Ich streckte mich auf meiner Decke aus, zog das Ende meines Turbantuches als Schleier über das Gesicht und schloss die Augen. Nicht um zu schlafen, sondern um über unser Abenteuer nachzudenken. Aber wer vermag es, in der fürchterlichen Glut der Sahara seine Gedanken längere Zeit mit einer an sich schon unklaren Sache zu beschäftigen? Ich schlummerte wider Willen ein und mochte über 2 Stunden geschlafen haben, als ich erwachte. Wir brachen auf. Meine Vermutung war richtig. Auf dem Weg nach Gries fanden wir ihre Spur wieder. Es war klar. Die Schurken wollten Algerien in Richtung Tunesien verlassen, um sich leidlich in Sicherheit zu bringen. Auch mein Reiseweg führte durch Tunesien. Um nach Fet Nasser zu gelangen, mussten wir den gefährlichen Weg über den Schott El Cherit nehmen. Das Wasser dieses Schotts ist grün und dickflüssig, bei weitem salziger als das Meer. Und dieser Salzsumpf ist mit Salzkrusten bedeckt, deren Dicke schwankt. Nur an einzelnen Stellen ist es möglich, sich ohne Lebensgefahr darauf zu wagen. Wehe dem, der nur eine Handbreit von dem schmalen Pfad abweicht. Die Kruste gibt nach und der Abgrund verschlingt augenblicklich sein Opfer. Verständlich, dass es unmöglich ist, ohne einen Führer den Schott zu überqueren. Halef kannte einen von ihnen, Sadek war sein Name. Ihm vertrauten wir uns an. Sadek, mein Bruder, du Liebling des Propheten. Halef, mein Freund, du Gesegneter des Propheten, seid mir willkommen. Das ist Garabenemsi, ein großer Alim aus dem Abendland, der mit den Vögeln redet und im Sand lesen kann. Wir haben schon viele große Taten vollbracht. Ich bin sein Freund und Diener. Wir wollen über den Schott und du sollst uns führen. Wann? Sofort. Wohin, Effendi? Nach Fet Nasser. Du hast noch keinen Schott überschritten? Nein. Du sollst den Sumpf des Todes sehen, das Meer des Schweigens, über das ich dich mit sicherem Schritt hinwegführen werde. Wie ist der Weg? Sehr gefährlich. Nur 2 kennen den Weg genau. Ich und Afan Rakedim, der auch hier in Gries ist. Kennt dein Sohn den Weg nicht auch? Ja. Mein Sohn ist über den Schott nach Seftim gegangen und wird noch heute zurückkehren. Der Weg nach Seftim und nach Fet Nasser ist zu 2/3 derselbe. Esselam aleikum. Wa aleikum esselam. Was tut mein Freund Afan Rakedim hier am Schott? Willst du fremde Wanderer hinüberführen? So ist es. 2 Männer, die gleich kommen werden. Wohin wollen sie? Nach Fet Nasser. Wollen diese 2 Fremdlinge auch über den Schott? Ja. Wohin? Auch nach Fet Nasser. Ich soll sie führen. Sie können gleich mit mir gehen, dann ersparst du dir die Mühe. Es sind Freunde, die mir keine Mühe machen. Ach, weiß schon. Du bist geizig und gönnst mir nichts. Allah aber wird euch strafen und eure Schritte so lenken, dass euch der Schott verschlingt. Sidi, schau. Dort kommen 2 Reiter. Kennst du diese Schurken? Wollen wir sie ruhig ziehen lassen? Sie werden uns nicht entgehen. Wer sind diese Männer? Mörder. Haben sie jemand aus deiner Familie oder aus deinem Stamm getötet? Nein. Hast du über Blut mit ihnen zu richten? Nein. So lass sie in Frieden. Es ist nicht gut, sich in fremde Hände zu mischen. Die beiden hatten uns bemerkt und erkannt. Sie beeilten sich, mit ihrem Führer, Afan Rakedim, auf die Salzdecke zu kommen. Wir gingen noch in Sadeks Hütte und ruhten bis Mittag aus. Dann brachen wir auf. Sadek schritt voran, ich folgte ihm und hinter mir ritt Halef. Wir waren 3 Stunden unterwegs, als wir an die schlimmste Stelle des Schotts kamen. Der Pfad wurde auf langer Strecke so schmal, dass man ihn mit 2 Händen bedecken konnte. Plötzlich fiel ein Schuss. Sadek warf beide Arme empor, stieß einen Schrei aus, trat fehl und verschwand unter der Salzdecke. Noch war der Schuss nicht verhallt und Sadek nicht ganz versunken, so wusste ich bereits alles. Die beiden Mörder wollten ihre Ankläger verderben. Für diesen Plan hatten sie Afan Rakedim umso leichter gewonnen, als er auf Sadek eifersüchtig war. Also lauerten die Schufte uns hier bei der gefährlichsten Stelle des ganzen Weges auf und schossen Sadek nieder. Sie brauchten uns gar nichts anzutun. Wenn sie unseren Führer töteten, waren wir unbedingt verloren. Sie brauchten nur noch zu sehen, wie wir versanken. Mein kleiner Berberhengst verlor den Halt und brach ein. Mit einem Sturz über den Kopf des armen Tieres hinweg bekam ich festen Boden. Das Tier aber versank. Ein Wunder war, dass ich meine Gewehre dabei nicht verloren hatte. Afan Rakedim sah ich fliehen. Hamd el-Amazad folgte ihm. Er wusste, dass er ohne Führer verloren war. Hamd el-Amazads Begleiter, dem jungen Schurken, setzte ich nach und erwischte ihn. Er riss sich los, sprang davon, ich blieb hart hinter ihm. Plötzlich stieß Hamid einen markerschütternden Schrei aus. Ich warf mich sofort zurück. Er verschwand unter der salzigen Gischt. Kaum einen Meter stand ich vor seinem heimtückischen Grab. Aber auch Halef kämpfte um sein Leben. Ich warf mich platt nieder und streckte dem Versinkenden meine schwere Büchse hin. Sidi, ich habe den Riemen fest in der Hand. Oh Allah! Allah! Ich kann nicht ganz zu dir hin, Halef. Versuch, den Körper hochzuschnellen. Ja, Sidi. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, preiset Gott. Denn er ist aller Dinge mächtig. Sidi, bist du verwundet? Nein. Wir sind trotzdem verloren. Warum? Wir haben keinen Schottführer. O Sadek, Freund meiner Seele, dein Geist wird mir verzeihen, dass ich schuld an deinem Tode bin. Aber ich werde dich rächen, wenn ich hier nicht verhungere und verderbe. Du wirst nicht verderben, Halef. Wir werden verdursten, wir werden verhungern. Wir werden einen Schottführer haben. Omar, den Sohn Sadeks. Er wird uns finden. Hast du nicht gehört, dass er nach Seftim gegangen ist und heute wieder zurückkehren wird? Omar wird uns dennoch nicht finden. Er muss uns finden. Sadek sagte, der Weg nach Seftim und nach Fetnassa ist auf zwei Drittel derselbe. Sidi, du gibst mir wieder Hoffnung und neues Leben. Wir werden warten, bis Omar hier vorüberkommt. Aber wenn Omar unterwegs Hamd el-Amazad und Afan Rakedim in die Hände fällt, dann haben wir auch ihn verloren. Es wird sich zeigen.